Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Sitzung den Versuch unternommen, anhand des Textes Dialektik der Aufklärung drei Figuren herauszudestillieren, zu bestimmen, in denen sich Mythos und Aufklärung miteinander verbinden, sich trennen wollen, aber in sehr verschiedener Weise verwickelt sind in den Mythos, in die archaische Welt, nämlich Antigone, Sokrates und Odysseus, drei Figuren, die sich in der griechischen Antike mit ganz verschiedenen Rationalitätskriterien besetzen und gleichwohl zu einem Zusammenhang gehören, der das prägt, was später Aufklärung, Rationalität, moderne Philosophie ist. Odysseus ist hier der älteste Mythos, wo man nicht genau weiß, woher dieser Mythos von der Antigone kommt, ist er doch formuliert erst durch Sophokles und mit Sicherheit ist eben diese, sind die homerischen Epen älter. Ich will jetzt an diesem Leitfaden begründen, warum es sinnvoll erscheint, die Urgeschichte bürgerlicher Rationalität weiterzufassen als für die Zeit, in der man mit der Renaissance im ausgehenden Mittelalter das Bürgertum entstehen sieht als eine eigene Wirtschaftsmacht. Denn die Auffassung von Adorno und Horkheimer ist hier, dass wir es mit epochalen Zivilisationsbestimmungen zu tun haben, die nicht einfach an bestimmten Brüchen der Geschichte ganz neu auftreten, sondern in der Erbschaften sich fortpflanzen, die dann bis hinein in den Faschismus reichen und darüber hinaus. Also es geht hier um die geschichtsphilosophische Bestimmung der Uridee des Subjekts. Der Uridee des Subjekts, natürlich des bürgerlichen Subjekts. Denn auch die Auflösung dessen, was man Subjektivität oder Individualität nennt, ist noch orientiert an dem, worunter Subjektivität einmal subsumiert wurde. Auch Deleuze und Guattari, die vom Anti-Ödipus sprechen und damit auch anzeigen, dass es neue Subjektbildungen gibt in unserer Zeit, können natürlich nur die Zerfallsformen moderner Subjektivität am Begriff eines solchen Subjekts analysieren. Wenn man so will, kann man sagen, wir stehen immer unter der transzendentalen Obhut des modernen Subjektbegriffs, selbst wenn wir dessen Zerfallsformen noch begreifen wollen. Oder man kann es auch schärfer ausdrücken, wir sind nicht außerhalb der Betrachtungen von Identität und Nicht-Identität, wenn wir über Individuen sprechen. Selbst wenn wir die rigide Form der Identität anzweifeln, müssen wir doch mit Identitätsbegriffen, um sprachlich überhaupt zurechtzukommen, arbeiten. Und darum geht es nun Horkheimer und Adorno, wie ist die Produktionsweise moderner Subjektivität in den Ursprüngen, die noch vielfach mit archaischen, mythischen, naturreligiösen Momenten verknüpft sind. Wie arbeitet sich das Subjekt aus diesen Zwängen, aus diesen Schuldzusammenhängen, aus diesen Schicksalzusammenhängen, als die häufig auch diese Naturzusammenhänge bei den Vorsokratikern bestimmt werden, wie arbeitet sich diese Subjektivität heraus aus diesem Zusammenhang? Und das ist der entscheidende Punkt. Was sind die Kosten der Befreiung von der äußeren Natur für die Art und Weise, wie dieses Subjekt sich versteht und was es ausdrückt und was es in sich unterdrücken muss? Also gehen wir kurz noch einmal auf diesen homerischen Mythos von Odysseus zurück. Ich habe bereits angedeutet, dass diese Odysseus-Figur ja genauso wie in der modernen Literatur die Faustfigur immer wieder kehrt. Ulysses, nicht von Joyce, ist nur ein großes literarisches Beispiel dafür. Immer ist zweierlei bezeichnet, wenn von Odysseus die Rede ist. Auf der einen Seite gleichsam das Abenteuer möglicher Verlorenheit und möglichen Verlierens dieses Subjekts. Und zweitens die Idee der Heimkehr. Die Idee der Heimkehr, dass irgendwo etwas wartet, das diese Reise beendet. Beides spielt in den Odysseus-Mythen, soweit ich sehe, eine zentrale Rolle. Das heißt, das Motiv des Überlebens ist bestimmt von der Möglichkeit der Heimkehr. Deshalb auch viele dieser literarisch umgewendeten Mythen die Heimkehr des Odysseus heißt. Der Heimkehr, das heißt, aus einer langen Geschichte der Fremde und des Eingehens auf die Fremde und des möglichen Scheiterns auch in der Fremde, die Rückkehr zu einem Platz, zu einem Ort auf dieser Erde, der das Subjekt befreit, aufhebt, versorgt, wo es eigentlich hingehört. Und das Zweite ist die Härtung des Subjekts, nicht durch bloße eigene Anstrengungen, sondern durch Herausforderungen, die diesem Subjekt zustoßen. Von außen kommen. Die ganze Odyssee ist eine Serie von Herausforderungen. Man könnte moderner sprechen sogar von einem Versuchsfeld, in das Odysseus gebracht wird, um siegend aus den jeweiligen Situationen hervorzugehen, also gestärkt hervorzugehen, eine Art Prüfstand. Wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht, sieht man es nicht ganz falsch. Aber es geht hier, Horkheimer und Adorno, hauptsächlich darum, was jetzt am Ende dieses Prozesses aus diesen Verlockungen, aus diesen Herausforderungen folgt für die Art und Weise, in der sich dieses Subjekt, dieses so gehärtete Subjekt in die gesellschaftlichen Beziehungen von Produktion und Tausch einbezieht. Oder anders gesagt, welche Bedeutung hat das so entstehende Selbst, das Urbild des Bürgers, für die in den Objektbeziehungen der Gesellschaft ablaufenden Prozesse von Produktion, also Arbeit, Tausch und Opfer. Produktion, Arbeit, Tausch und Opfer sind eigentlich, ist der kategoriale Zusammenhang, in dem die Analyse dieses Odysseus-Kapitels der Dialektik der Aufklärung sich abspielt. Und weiter, es bilden sich hier bestimmte Elemente des Umgangs mit der Natur heraus, gegenüber Naturgewalten, in denen ein Prozess intellektueller Verfügung sich als Kompetenz dieses Subjekts bildet, nämlich List. List ist die spezifische Methode des Odysseus, mit den Naturgewalten umzugehen. Und List, ja, was bedeutet, was ist eigentlich List für ein Instrument des Überlebens? Wenn man es so nimmt. Was unterscheidet List ja von anderen Methoden des Umgangs mit Dingen und Menschen? Ökonomischer. Ja, wenn es funktioniert, ja. Warum sagen Sie ökonomischer? Ja, es ist das Ansetzen vielleicht an dem Punkt, wo man das Ding bewegen kann, ohne dass man jetzt die Arbeit direkt in das hineinsteckt. Ja, ja, ja, das ist die Marx'sche Definition, die Sie hier bringen, dass man gewissermaßen die Prozesse, die in den Dingen selber ablaufen, nutzt mit seinen eigenen Zwecken. Der Zweck wird regulierend eingesetzt, um die Kräfte, die Naturkräfte gegen sich und für uns, gegen sich und für uns wirken zu lassen. Eine sehr schöne Definition von Marx in dem Kapitel über den Arbeitsprozess, wo er auf Hegels List der Vernunft eingeht. Das ist richtig. Und List ist in diesem Sinne ökonomischer, weil es nicht die ganze Kraft des Menschen verlangt, sondern nur Teilkräfte, also disponierende Kräfte. Eine große Teilkraft wird allerdings in einem hohen Maße verlangt, um die Naturkräfte in Bewegung zu setzen. Das ist die technische Definition der List. Wenn ich jetzt die magische Definition der List nehme, ergeben sich noch andere Komponenten. Ich nehme das Beispiel des Odysseus in der Höhle des Zyklopen, also des Polyphem, wo er ja sich als Gast versteht. Und dieser Polyphem sagt, wie heißt du? Wissen Sie, was er sagt? Ja. Udes, ja, niemand. Udes, niemand. Und was hat das für Wirkung jetzt für die Zyklopen? Nobody, also my name is nobody. Ja, sie haben, das kommt daher, nicht? My name is nobody. Das haben die von Homer. Geschwister in Frage, wenn das Auge ausgestochen hat, ruft Polyphem immer niemand. Nein, der schrie entsetzlich, wie man damals zu schreien, wie das üblich war. Nicht? Ganz fürchterlich. Und da riefen seine anderen Freunde richtig, was schreist du denn so, was brüllst du denn so? Und dann sagt er, also Udes, niemand hat mich geblendet. Und dann haben sich die Zyklopen wieder in ihre Höhlen zurückgezogen und haben mit Erstaunen festgestellt, dass er eigentlich keinen Schaden hat und schon gar nicht die Hilfe, eine Hilfe notwendig hat. Und hier zeigt sich jetzt also nach Adorno und Horkheimer, und das ist schon bei Homer sichtbar, gleichsam die Sprache als ein zwiespältiges Element. Die Sprache als ein manipulatives Element, was Odysseus durchschaut und die Zyklopen nicht. Die Zyklopen nehmen die Sprache als Dinge. Für sie ist das Wort verknüpft mit der Sache. Und in der ganzen Odyssee sehen wir diesen aufklärerischen, aber auch manipulativen Umgang mit der Sprache als ein wesentliches Element der Möglichkeit der List. List ist eben nur dann erfolgreich, wenn sich die Sprache aus dem Mythos gelöst hat. Wenn sich die Sprache aus dem Mythos gelöst hat oder befreit hat oder etwas anderes ausdrückt als die mythische Gewalt, dann ist auch ein betrügerisches Element in der Sprache möglich. Die Zyklopen nehmen das wörtlich. Die Zyklopen können nicht die Sache davon trennen. Die hätten ja immerhin untersuchen können, warum der so brüllt. Für sie war klar, es hat ihn niemand geblendet. Und warum sollten sie dann also zur Hilfe kommen oder jemand verfolgen, der das nicht ist, als was hier eben jemand bezeichnet wird, der eine solche Wirkung hat. Also die List als manipulativer Umgang mit der Natur setzt so etwas wie disponierendes Denken im Umgang mit der Sprache getrennt von der Kraft der mythischen Gewalten voraus. Das ist Rationalität hier im beginnenden Aufklärungszeitalter, aber noch ganz verflochten mit mythischen Gewalten, denn der Odysseus ist ja durchaus kein Aufklärer des 19. Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts, sondern er nimmt sehr wohl die Mahnungen und Warnungen der Kirke und anderer Halbgottheiten und Gottheiten und Poseidon ernst. Und trotzdem ist er eine kleine Stufe darüber. Es ist eine kleine Stufe darüber. Er kann selber schon die mythischen Gewalten gegeneinander wenden und sich aus dem Zusammenhang heraushalten, von dem seine Gefährten noch Opfer sind. Denn die Kirche hatte immerhin seine Gefährten in Schweine verwandelt. Und warum widersteht er der Verwandlung? Das heißt, es geht hier darum, wie bildet sich ein Subjekt, die Identität des Selbstes in der Bedrohung durch Naturgewalten und durch den Mythos. Das ist das Thema der Odyssee. Und Horkheimer und Adorno sagen, wenn wir nachvollziehen wollen, was die Urgeschichte ist, dann müssen wir dort nachfragen, wo Epos und Mythos sich trennen. Denn das Epos selbst ist schon eine Aufklärungsstufe, ist formulierter Mythos. Das Epos als formulierter Mythos bedeutet schon so etwas wie eine Brechung des mythischen Zusammenhangs und nimmt eben auch so etwas wie ein System der Mythen mit auf. Ich darf Ihnen einige Stellen hier so zur Probe einmal vortragen, wo Horkheimer und Adorno sagen, die Entfremdung von der Natur, die dieser Held leistet, vollzieht sich in der Preisgabe an die Natur, mit der in jedem Abenteuer sich misst. Das heißt Preisgabe an die Natur, das heißt, er zieht sich nicht dem. Denn die Abenteuer des Odysseus sind eben auch eine solche Probe, eine solche Preisgabe an die Natur. Und ironisch triumphiert die Unerbittliche, die er befiehlt, indem er als Unerbittlicher nach Hause kommt, als Richter und Rächer, der Erbe der Gewalten, denen er entrann. Also in der Erzählung, im Epos des Odysseus, bedeutet das, also diese Interpretation, der gehärtete Odysseus durch die Herausforderung dieser Naturgewalten, der archaischen Naturgewalten, gehärtete und sich ihnen gegenüber behauptende, wird nicht milder, wenn er zurückkommt, sondern tritt jetzt praktisch als Rächer auf, wenn er angekommen ist. Mit anderen Worten, er hat sich verändert. Er ist ein anderer geworden in diesem Härtetest, den er erfahren hat mit den mythischen Gewalten und wird jetzt der Rächer alter Gottheiten, wie das dann in den späteren Kapiteln sich zeigt, der Rächer, der Erbe, der Gewalten, denen er entrang. So sehr ist auf der homerischen Stufe die Identität des Selbst Funktion des Unidentischen, der dissoziierten, unartikulierten Mythen, dass sie diesen sich entlehnen muss. Noch ist die innerliche Organisationsform von Individualität Zeit so schwach, dass die Einheit der Abenteuer äußerlich, ihre Folge der räumliche Wechsel von Schauplätzen, den Orten von Lokalgottheiten bleibt, nach welchen der Sturm verschlägt. Wann immer das selbstgeschichtlich solche Schwäche später wiederum erfahren hat oder die Darstellung solche Schwäche beim Leser voraussetzt, ist die Erzählung des Lebens abermals in die Abfolge von Abenteuern abgeglitten. Mühselig und widerruflich löst sich im Bilde der Reise, historische Zeit ab aus dem Raum, dem unwiderruflichen Schema aller mythischen Zeit. Das Organ des Selbst ist die List. Sie haben hier mehrere Argumente versammelt in diesen Sätzen. Auf der einen Seite sagen Horkheimer und Adorno, in dem Maße, wie das Selbst sich nur durch Abstraktion und Vernichtung des Anderen härtet, nicht durch Verneinung des Anderen, nicht durch das mimetische Einbeziehen des Mythos in das Selbst, bekommt es eine Härte, einen Blick, ein Verhalten, das sich jetzt auch auf andere Gegenstände richtet. Also auch auf andere Menschen, auf andere Dinge. Das heißt, die Abstraktion, die Resultat, die als Resultat das Selbst hat, schlägt sich auf das Selbst, selbst, selbst, selbst, auf das Selbst. Kehrt zurück, die Abstraktion. Nicht in dem Maße, wie abstrahiert wird, wird Abstraktion zum Prinzip des Selbst. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke in dieser Subjekt-Objekt-Dialektik. Das heißt, die Umgangsweise mit beliebigen anderen Dingen, ob es Tiere sind, ob es Menschen sind, ob es Dinge sind, diese Umgangsweise konstituiert das, was sich auf diese Objekte bezieht und wird zu einem allgemeinen Prinzip des Selbst, ist der Gedanke, der hier ausgedrückt ist. Odysseus kommt zurück und könnte freudestrahlend Gnade walten lassen. Selbst die Freier könnte er ja nur einfach vertreiben. Die wussten ja nicht, dass er zurückkehrt. Also sicherlich, sie haben sein Hab und Gut aufgefressen und gesoffen und alles ruiniert, gewiss. Aber es wäre ja auch möglich gewesen, eine Art Wiedergutmachung. Nicht? Die hätten alle ihr Hab anschleppen müssen und das wiedergut machen. Nein, Odysseus wartet auf den Augenblick einer Rache, wo er den letzten von ihnen vernichtet, mit Hilfe seines Sohnes Telemach. Es ist der Genuss an der Rache auch. Und wenn Sie diese Kapitel einmal in der Odyssee lesen, dann ist das die Vorlust, die anderen zu vernichten. Nicht zu überlisten. Die List gebraucht er nur bis zum Zeitpunkt der Rache. Aber auch da List. Also sich verkleidet. Nicht erkannt wird. Also in dem Sinne Udes, also Nobody. Nicht ein Wanderer der Aufnahme verlangt. Da ist ein listiges, verschleierndes Verhalten. Und dann nimmt der erbarmungslose Rache, ja, wofür? Er ist 10 Jahre unterwegs und damals, unter damaligen Verhältnissen, galt das als eine gesicherte Toderklärung. Also Odysseus kommt als gehärteter, unerbittlicher zurück. Noch unerbittlicher, das wird bei Homer erkennbar, als im Vorfeld, im Schlachtfeld vor Troja. Das heißt, hier wird das andere in der einen Form nicht mimetisch assimiliert, sondern vernichtet, beherrscht. Wo es nicht vernichtet werden kann, wo es sinnvoll ist, es zu beherrschen, wird es umgesetzt in die Verfügung über die Arbeitskraft anderer, wie bei seinen Getreuen. Und Horkheimer und Adorno sagen hier, dass es noch Lokalgottheiten sind. Natürlich, Kirche und die anderen Gottheiten haben ihre Orte. Die sind noch nicht verinnerlicht. Die sind noch nicht aus ihren Lokalverhältnissen, aus ihren räumlichen Verhältnissen entfernt, abstrahiert. Sie haben noch ihre Schauplätze und damit ihre territorialen Gewalten auch. Die territoriale Gewalt der Kirche hört irgendwann auf. Oder die territoriale Gewalt von Skylla und Charybdis, dieses Zwischen, hört an einem bestimmten Punkt auf. Das heißt, die Orte sind besetzt mit klar umgrenzten Naturgewalten. Und wer ihnen entkommt, kann vielleicht in einen neuen territorialen Zusammenhang kommen. Aber die Gewalt darüber hört auf. Das heißt, das Abstraktionsprinzip im Mythos hat Grenzen. Sie sind räumlich, räumlich besetzt, räumlich fixiert. Sie sind Schauplätze, räumlicher Wechsel von Schauplätzen. Wann immer das selbst geschichtlich solche Schwächung später wiederum erfahren hat oder die Darstellung solche Schwäche beim Leser voraus ist, die Erzählung des Lebens abermals in die Folge von Abenteuer abgeglitten. Das ist ein interessanter Hinweis. Ich weiß nicht, ob Sie mal nachgespürt haben, der Zeit, in der moderne Utopien entstehen. Alle diese Utopien sind Reiseutopien, Inselutopien, sind Reisen. Sie haben Thomas Morus, nicht wahr, die Utopie. Und sie haben immer den Versuch, so etwas wie ein fernes Land zu konstruieren, eine Insel oder eine Reise, wo ein fernes Land besucht wird. Das heißt, der utopische Gehalt ist immer dort, ich würde jetzt nicht sagen, nur eine Schwächung des Selbst, wie Adorno und Horkheimer das sagen, sondern wo eine Umgruppierung der Beziehung zwischen Selbst, Individuum und Welt erfolgen. Wie im ausgehenden Mittelalter werden Reisebeschreibungen. Geht der Mensch auf die Reise, buchstäblich, mit Neugier, mit Gefahren. Und sie haben ja dann also das Land der Entdeckungen auch, die Zeit der Entdeckungen als etwas, was keineswegs nur unmittelbar ökonomisch motiviert ist, sondern die Menschen brechen auf, nachdem der traditionelle Kosmos, die traditionelle mittelalterliche Welt den Zusammenhang nicht mehr stiftet, den die Menschen erwarten, suchen sie auch nach neuen Wegen. Suchen sie nach neuen Zusammenhängen. Und das ist sicherlich eben hier eine solche Metapher-Sprache. Aber in der Tat sind diese Reiseutopien dort anzutreffen, wo das Subjekt verunsichert ist, wo es noch nicht also eine selbstverständliche Welt für sich verfügbar hat. Die Irrfahrten des Odysseus. Die Irrfahrten des Odysseus sind durchaus auch zu verstehen als ein symbolischer Gehalt der Ich-Bildung, der Ich-Bildung. Und Sie sagen, Furchtbares hat der Mensch sich antun müssen, um ein solches Selbst zu gewinnen. Wie bildet sich Individualität? Wie kommt das zustande? Wie kommt das kulturgeschichtlich zustande, wenn solch eine Individualisierungsphase oder Individualisierungsschübe geschichtlich sich bilden, was hat das für Voraussetzungen und was hat das für Folgen? Es hat die Voraussetzung zunächst einmal, dass die Individuen den Naturzusammenhang, in dem sie stehen, aus Gründen, die in ihren Ursachen nicht ganz zu bestimmen sind, verlassen wollen auch. Denn das, was ich gekennzeichnet habe mit Antigone, Sokrates und Odysseus, sind Vorgriffe auf eine Welt. Es gibt den Individualismus nicht in der antiken Welt, die Sophokles beschreibt und schon gar nicht die Homer beschreibt. Woher kommen so einzelne Figuren, Individuen jetzt auf den Gedanken, sich zu befreien vom Mythos? Bitte. Bitte? So etwas wird es sein, also eine Spannung, in der sich Menschen befinden. Aber diese Spannung setzt ja selber schon so etwas wie ein Vorgriff voraus, dass das, was ich mache, vielleicht auch Sinn haben kann. Verstehen Sie, diese Figuren, die ich gekennzeichnet habe auf den verschiedenen Ebenen, also Antigone klagt ein archaisches Recht, Beerdigungsrecht ein, Bestattungsrecht ein, ein mutterrechtliches Element ist das ganz zweifellos, klagt sie ein durch Entwicklung ihrer eigensinnigen Individualität. Also das eine weist ganz weit zurück, und das andere weist ganz weit nach vorne. In dieser Spannung steht Antigone. Und bei Sokrates ist es ganz was anderes. Ist Sokrates unzufrieden? Am Ende sagt er nein. Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Sogar der Tod ist kein wirkliches Unglück, denn sich mit Agamemnon und Achill, hier Odysseus, zu unterhalten, ihr Richter, wem kommt das zu? Und begrüßt zu werden von den Großen als ein Gerechter. Das ist ein großes Glück. Ich hoffe, ihr werdet ähnlich begrüßt, sagt er den Richtern. Und äußert aber Zweifel, dass das so sein wird. Und deutet damit an, dass sie eher unglücklich sind, ihn zu verurteilen. Will aber keine Gnade. Das ist ja ein Gedanke, der sehr sehr facettenreich ist. Also der Begriff der Gerechtigkeit steckt da mit drin. Ein sehr sehr moderner, abstrakter Begriff der Gerechtigkeit. Ich habe nichts Unrechtes getan. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann denken, was ihr offenbar nicht könnt. Ich kann denken, ich kann reflektieren, ich kann auch sogar so weit denken, dass ich mir vorstellen kann, was in der Unterwelt los ist. Und sowieso, was die mythischen Gewalten von mir verlangen, nicht Kriton, wir sind dem Gott Asklepios noch einen Hahn schuldig. Also ich bin Philosoph, ich bin kein Sophist. Kein Wissender, ich bin Liebhaber der Weisheit und Liebhaber des Mythos, so heißt es auch, Philomythos, Philosophos, Philomythos. Der große Philosoph ist ein Liebhaber des Mythos und der Philosophie gleichzeitig. Und Sie haben jetzt, wenn man das datiert, um die tausend Wende, eben das, was Homer aufrafft aus viel früheren Zeiten, diese Figur des Odysseus, die ja merkwürdigerweise eben doch auch eine moderne Figur ist. Nicht? Also sonst würden sich daran nicht so viele Varianten ergeben. Da wird es ganz zweifellos schon so sein, dass hier Herrschaftsverhältnisse, die sich im Mythos spiegeln, brechen oder zerbrochen sind, in Frage gestellt werden und einzelne Figuren aus diesem Herrschaftsgefüge ausbrechen und sich artikulieren in einer Form der Subjektivität, die eben doch vieles vorausnimmt, womit wir es heute noch zu tun haben, immer einbezogen der Gestaltwandel. Ich will damit nicht suggerieren, dass wir eine Kurzgeschichte zwischen Odysseus und heute haben, auch nicht zwischen Odysseus und der französischen Aufklärung. Aber es ist darauf zu beharren, dass es bestimmte Identitätsmuster über sehr lange Zivilisationsperioden gibt, in denen der Formwandel des Denkens, der Kategorien und der Beziehungen zu Natur und Menschen einzigartig prägend ist und gleichwohl sich bestimmte Kategorien durchhalten. Das heißt, man kann die Dialektik der Aufklärung nur als Dialektiker verstehen. Das ist nun keine Drohung, sondern eine Voraussetzung dafür. Wenn Sie diese beiden Elemente nicht festhalten, auf der einen Seite so etwas wie eine Urgeschichte der Entstehung des Selbsts, nicht, an dem gerade in den archaischen Urformen das Bild dessen am deutlichsten wird, und doch unterscheiden können den Aufklärungsprozess, in dem Odysseus steht, von dem Diderots oder Voltaires oder Kants. Wenn Sie das nicht unterscheiden können, dann fangen Sie an, heideggersche Seinsvergessenheit zu konstruieren. Sie kommen konsequent bei Parmenides an und variieren jetzt Parmenides bis zum heutigen Tage. Mit anderen Worten, die geschichtlich spezifischen Ausprägungen von Subjektivität sind dem Subjekt nicht zufällig, sondern konstituieren das, was Subjektivität ist. Und die Verfallsgeschichte der Subjektivität, wie Horkheimer und Adorno sie kennzeichnen wollen im Kulturindustrie-Kapitel, hat noch etwas zu tun mit diesem Prozess verschiedener Prägung. Also, die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introversion des Opfers. Mit anderen Worten, die Geschichte der Entsagung. Jeder Entsagende gibt mehr von seinem Leben, als ihm zurückgegeben wird. Mehr als das Leben, das er verteidigt. Das entfaltet sich im Zusammenhang der falschen Gesellschaft. In ihr ist jeder zu viel und wird betrogen. Aber es ist die gesellschaftliche Not, dass der, welcher dem universalen, ungleichen und ungerechten Tausch sich entziehen, nicht entsagen, sogleich das ungeschmälerte Ganze ergreifen würde, wenn damit alles verlöre, was noch den kargen Rest in Selbsterhaltung ihm gewährt. Es bedarf all der überflüssigen Opfer gegen das Opfer. Auch Odysseus ist eines, das Selbst, das immer zu sich bezwingt und darüber das Leben versäumt, dass es rettet und bloß noch als Irrfahrt erinnert. Dennoch ist er zugleich Opfer für die Abschaffung des Opfers. Seine herrschaftliche Entsagung als Kampf mit dem Mythos ist stellvertretend für eine Gesellschaft, die der Entsagung und der Herrschaft nicht mehr bedarf, die ihrer selbst nicht mächtig wird, um sich und anderen Gewalt anzutun, sondern zur Versöhnung. Die Transformation des Opfers in Subjektivität findet im Zeichen jener List statt. Das ist nun die andere Schicht dieses Odysseus-Mythos und der Prägung des Selbst, das Opfer. Das Opfer ist in der Mythologie eine Art Tausch oder ist die Urform des Tausches. Ich opfere den mythischen Gewalten, um von ihnen Wohlwollen zu erreichen, zu erwarten. Ich opfere ihnen, um im Tausch Troja besiegen zu können. Iphigenies Opfer des eigenen Vaters auch noch zusätzlich. Das Orakel bestimmt den Tausch und den Gebrauchswert des Tausches, legt es fest. Und es kann kein beliebiges, es ist nicht austauschbar. Iphigenie ist nicht ersetzbar. Für diesen hohen Preis, den Agamemnon bringen soll, damit er Sieger in Troja sein kann. Nun kann es möglich sein, dass die Götter, indem sie den Willen des Tausches wahrnehmen, sodass das Opfer präsentiert wird, dieses Opfer umhüllen und retten. Aber das ist dann eine Angelegenheit der Götter, nicht mehr des Menschen. Damit ist der Mensch von diesem Tausch befreit. Und sagen Horkheimer und Adorno, das Opfer ist eben eine Art äußeres Objekt der Naturbeherrschung. Wenn ich opfere, mache ich einen Schritt hin zur Natur, zu den Naturgewalten, um sie für mich zu gewinnen. Aber im erwachenden Geist dieser Zivilisationsgeschichte wird immer deutlicher, das ist unzuverlässig. Darauf kann man sich nicht verlassen. Ob das Opfer wirklich dazu führt, dass die Schlacht gewonnen wird, wird in diesem Zusammenhang immer fragwürdiger. So setzt eine neue Stufe der Naturbeherrschung ein. Die Stufe über das Opfer, über den Tausch mit der Natur und einer gewissen List der Überlegenheit, nicht des Menschen, gegenüber der Natur, wird in dem Maße verlassen als ein unzulässiges und unzuverlässiges Element der Naturbeherrschung, indem das Opfer nach innen genommen wird, die Introversion des Opfers, die Entsagung. Gewissermaßen, ich muss mich so kontrollieren, ich muss solche Kontrolle über meine Affekte, über das, was bellt, wie hier das schöne Odysseus-Beispiel, nicht das Herz bellt in ihm, die Körperteile. Wir haben das in der letzten Semester ja mit Barbara Duden zusammen, diese Philosophie des Körpers erörtert, auch diesen Odysseus-Mythos, dass die Frage, ist der Körper eigentlich etwas Identisches oder nicht, für die antiken Menschen so gesichert nicht war. Aber wenn der Körper die Affekte über den Geist, über das Selbst herrschen, bin ich in der Natur. Dann genieße ich das, was die Sirenen anbieten. Dann bin ich Zuhörer, Zuschauer eben dieses mythischen Schauspiels mit der Drohung, dass ich auch zugrunde gehe. Das heißt, hier ist eine Frage der Verinnerlichung verknüpft mit dem Problem wachsender Entsagung, den Körper und den Geist einzulassen in das Nicht-Identische. Das Nicht-Identische von Lokalgottheiten, von Mächten, von allem, was außerhalb der Natur ist. Und die Dialektik besteht gerade darin, dass ich nur in dem Maße, wie ich das Opfer in mich hineinnehme, also die Natur in mir, weil ich ja doch auch Naturteil bin, unterdrücke, ich auch wachsende Macht über die äußere Natur habe und damit über den Mythos. Das ist die Fragestellung von Odysseus mit dem Wachs in den Ohren der Gefährten, die rudern, arbeiten, und mit der Selbstkontrolle, die aber noch nicht wirklich verlässlich ist, von Odysseus, denn er traut sich selbst nicht, er traut sich selbst nicht. Oder er weiß, dass alle anderen, die da als Gebeine auf dieser Insel liegen, dass die alle ihrem Selbst vertraut haben. Die dachten, ich halte das aus. Ich bin resistent gegen Drogen, gegen Singen und gegen die mythischen Klänge. Mich berührt das nicht. Odysseus weiß, sieht und nimmt allerdings, und das ist wiederum eine merkwürdige Verkehrung, das ist eine Anweisung der Kirke, einer mythischen Gottheit, die ihm sagt, wenn du überleben willst, tue das. Das heißt, sie haben hier einen ganzen Kranz von Bestimmungen, die sie alle ganz mühelos in eigene Lebensgeschichten auch übersetzen können. Das ist nichts Fremdes. Gleichsam diese Frage, ist das Ich Herr im eigenen Hause, wie Freud das 1923 gesagt hat. Ja, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Nicht? Und so wird man sich heute nicht mehr an einen Mastbaum anbinden lassen, um irgendetwas zu genießen zu können. Aber ich habe ja angedeutet, die Trennung von profanem und glückversprechendem Bereich der Kunst, so wie Stendhal das formuliert hat, also Kunst als Promesse de Bonheur, als Versprechen des Glücks, wenn Sie diese Sphären miteinander vermischen. Und der Bürger wusste das, dass das riskant ist. für das eigene Geschäft und für viele andere Dinge. Deshalb die Trennlinien sehr deutlich gehalten werden. Dann haben Sie durchaus diesen Odysseus-Mythos in eine nachvollziehbare Charakterstudie des Bürgers einbezogen, der seiner selbst nicht sicher ist. Und nun sagen Horkheimer und Adorno, in dem Maße, wie dieses Selbst gebrechlich ist, angebrochen, fragwürdig, wird der Sog, der Zug zu dem, was das Nicht-Identische ist, was die nicht kontrollierten Affekte sind, groß. Und ein gebrechliches Ich ist auch ein abstraktes Ich. Deshalb sprechen Sie hier von Versöhnung, nicht? Das ist also Versöhnung mit dem anderen ist die Lösung, nicht die Herrschaft über das andere. Versöhnung mit der Natur wäre die Lösung für ein Selbst, das sich als Naturwesen versteht und doch darüber hinaus geht. Also nicht einfach sich begreift in der Allmacht des entmythologisierten Subjekts, das ja sehr schön Freud in seinen letzten Schriften als Prothesengott bezeichnet hat. Prothesengott mit seinen ganzen künstlichen Gliedern. Also der Naturzusammenhang muss gebrochen werden, der zunächst zum Mythos gehört und auch mythische Gewalt annimmt. Und dadurch wird überhaupt das Opfer zu einem, also das Opfern wird zu einem Opfer, nicht? Also das Opfern als Beschwörungsritual der Natur muss zu einem Opfer werden, wenn dieses Ich überhaupt diese Kraft hat, über die Natur und über andere Menschen zu disponieren. Nun zeigt sich in dieser Dialektik der Aufklärung noch ein anderes Element, nämlich das Element der Verschiebung von Mittel und Zwecken. Ich habe ja gesagt, dass eine der wesentlichen Reflexionsbereiche in dieser Zeit zwischen 1935, 1945, ungefähr in dieser Zeit, eben die Frage der instrumentellen Vernunft ist. Wie Vernunft trennt von den Zwecken. Und die bloße Mittelbestimmung der Vernunft übrig bleibt. Und Sie sagen hier in der Dialektik der Aufklärung, in dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet. Sie erkennen im Übrigen hier, es ist kein einziges Mal richtig zitiert, den Marxischen Materialismus drin. Also nicht nur die Anthropologie, also von Feuerbach, sondern den Marxischen Materialismus, der Mensch als Naturwesen auch, nicht? Als ein mit Naturkräften ausgestattetes Wesen, nicht als Geistwesen sondern eben in der materiellen Welt sich bewegend mit eigenen Kräften, mit Sinnen, deren Entfaltung Grundlage eines erfüllten Selbst ist. Und nicht bloß Grundlage für ein Selbst, das sich davon abstrahiert und verfügt. Die bloß verfügende Vernunft ist nach Horkheimer und Adorno immer auf dem Sprunge. Die bloß verfügende Vernunft ist immer auf dem Sprunge von ihr völlig widersprechenden Zwecken verwendet zu werden. Ob das die Nazis sind oder ein Kapitalist, die Mächtigen definieren die Zwecke. Durch die instrumentalisierte Vernunft verwendbar wird. Deshalb sagen sie in dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle die Zwecke, für die er sich am Leben erhält, der gesellschaftliche Fortschritt, die Steigerung aller materiellen und geistigen Kräfte, der Bewusstsein selber nichtig, angesichts dieser Mittel werden diese Zwecke, wofür er lebt. Warum beschäftigen wir uns also in dieser Gesellschaft unentwegt mit ökonomischen Problemen? Weil wir arm sind? Weil nicht genug produziert wird? Das ist doch eine erstaunliche Verdrehung. Die Menschen, die in einer Mangelwirtschaft lebten, haben sich bei weitem nicht so viel beschäftigt mit ökonomischen Problemen, sondern natürlich mit Problemen des Überlebens und des einigermaßen vernünftigen Überlebens. Aber doch sind die Zwecke definiert gewesen, die Lebenszwecke in den Familien. Und das gilt für die Armen genauso wie für die Reichen. Also, diese Frage von Mittel und Zwecken. Ja, Bewusstsein selber nichtig und die Intronisierung des Mittels als Zweck, die im späten Kapitalismus den Charakter des offenen Wahnsinns annimmt, ist schon in der Urgeschichte der Subjektivität wahrnehmbar. Natürlich ist für Odysseus der Zweck seiner Tätigkeit zurückzukehren. Aber er hat ja im Grunde nichts gelernt, sondern er kommt als der autoritäre, jetzt durch das Selbst gehärtete Gutsbesitzer, König, Gutsbesitzer, Gutsherr, zurück. Und könnte ja eben auch als milder Herrscher zurück. Kehren aus einer, der die Welt gesehen hat, Siege gefeiert hat. Nicht nur Siege über Troja, sondern Siege über die Götter. Als ein Weiser könnte er zurückkommen. So charakterisiert ihn Homer nicht. Er kommt zurück als einer, als Rächer kommt er zurück. Und das ist für Horkheimer und Adorno doch etwas, das hat etwas damit zu tun, dass die ursprünglichen Zwecke sich in dem Maße zu Mitteln wenden und umgekehrt, dass die Mittel zu Zwecken werden. Das heißt also, die Spannung zwischen Mittel und Zwecke verloren geht in dem Maße, wie das Opfer wächst. Also je mehr ich verzichte, desto gnadenloser werde ich. Je mehr ich entbehre, innerlich, muss nicht äußerlich sein, innerlich entbehre. Die innerlich verhungerten Menschen sind die gefährlichen. Das heißt, die Verarmten, diejenigen, die im Grunde sehr viele Opfer gebracht haben, viele Entsagungen, die nicht aufgearbeitet sind. sind bedrohlich in der Weise, dass sie die Entsagungen kompensieren durch Aggressivität, durch Vernichtungswillen auf andere. Das ist ein Syndrom des späten Kapitalismus für Horkheimer und Adorno, der mit dem Faschismus sehr eng verknüpft ist. Wenn die Institutionen, die das verhindern können und sollen, verschwinden. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem deutschen Faschismus und den amerikanischen Verhältnissen. In Amerika sind nie, zu keiner Zeit, sind die Institutionen, die den Ausbruch von Massenaggression, den es ja gegeben hat in verschiedenen Stufen, nicht der Rassismus, sind diese Institutionen nie beseitigt worden. Und gegenüber solchen Aggressionen bilden demokratische Institutionen, die existieren, einen Schutz. Begrenzt, sicherlich, aber eben doch wirksam. Wenn diese Institutionen abgeschafft werden, die diese Aggression, also wie in Deutschland 1933, die Organisationen der Gewerkschaften, der Parteien, der unabhängigen Justiz, wenn die zerbrechen, dann ist gewissermaßen der archaische Aufbruch der frustrierten Individualität zu einem Massenwahn geworden. Massenwahn. Verfolgung. Verfolgung der Verfolgten. Nicht? Spielt sich hier ab. Mittel als Zweck, dem späten Kapitalismus, zum Wahnsinn, Urgeschichte der Subjektivität. Die Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein Selbst begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht. Denn die beherrschende, unterdrückte und durch Selbsterfahrung aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das Lebendige, als dessen Funktion die Leistungen der Selbsterhaltung einzig sich bestimmen. Eigentlich gerade das, was erhalten werden soll. Die Wiedervernunft des totalitären Kapitalismus, dessen Technik Bedürfnisse zu befriedigen, ihrer vergegenständlichten, von Herrschaft determinierten Gestalt die Befriedigung der Bedürfnisse unmöglich macht und zur Ausrottung der Menschen treibt. Diese Wiedervernunft ist prototypisch im Heros ausgebildet, der dem Opfer sich entzieht, indem er sich opfert. Opfer sich entzieht, indem er sich das Innere opfert. Natürlich, also prototypisch, nicht ausgeführt, aber immer wiederkehrend. Also eine solche Membrane der Subjektivität, eine solche Schwingung in dieser Subjektivität. Und es gibt jetzt für Horkheimer und Adorno, ich will das nicht hier weiter strapazieren, diese Originalgeschichte der Subjektivität, wie man sie bezeichnen kann, anhand philosophischer Texte von Kant, von Nietzsche, von Sade. In dieser Originalgeschichte geht es immer darum, dass in der Terminologie der traditionellen Philosophie der Widerspruch zwischen Begriff und Gegenstand, das treibende Motiv der Erkenntnis, ja, des Verhaltens bleibt. Wenn ich das auf Homer beziehe, bedeutet das, das Epos ist schon Aufklärung. Das Epos ist nicht einfach Erzählung, eine mythische Erzählung, sondern Epos ist schon die organisierte Form der Verbindung der Mythen. Also Logos steckt im Epos. So wird es im Übrigen auch von Wilamowitz und anderen definiert. Das Epos selber ist schon eine Trennung aus dem mythischen Zusammenhang. Und jetzt ist eine der entscheidenden Aussagen der Dialektik der Aufklärung immer wiederkehrend, dass in dem Maße, wie Begriff und Gegenstand sich assimilieren, identisch werden, das kritische Element des Denkens verloren geht. Nicht? Wo Begriff und Gegenstand praktisch eins sind, kehrt der Mythos zurück. Sodass die Worte als Gegenstände gelten. Eine Hitlerrede gibt die Symbole vor für den Aggressionsstand in der Bevölkerung. Die Symbole werden benutzt und umgesetzt. Das heißt, das kritische Vermögen, das darin erliegt, dass es eine Art Dialektik zwischen Begriff und Gegenstand gibt. Die sind weder identisch noch voneinander ganz zu lösen. Dass dieses Element in dem Augenblick, in dem Kritik als Trennung der Menschen vom substanziellen Ganzen gilt und ausgegliedert wird, dass in dem Augenblick Aufklärung zurückschlägt. Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit bedeutet eben, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen, auch ohne Anleitung eines Dinges oder eines Mythos oder eines Religionssatzes zu bedienen. Das heißt, Urteilsvermögen zu bilden, Urteilskraft. Aufklärung ist gleich Erweiterung der Urteilskraft, nichts weiter. Wo diese Urteilskraft verloren geht, hören die Brechungen des Bestehenden auf. Mythos ist das Einbezogensein in ein Gegebenes, aus dem es keinen Ausweg gibt. Mythos. Und Odysseus und Antigone und Sokrates eröffnen Auswege aus dem Mythos. Durch Denken, durch Selbst. Also ist Aufklärung auch der Versuch, so etwas über das Gegebene hinaus zu denken, praktisch, theoretisch hinauszugehen über das, was die Suggestion des Gegebenen bezeichnet. Und hier beginnt jetzt für Horkheimer und Adorno das, was die Kulturindustrie ist. Sie sagen nämlich, Kultur besteht darin, dass der Maßstab des Gegebenen über das Gegebene hinausgeht. Kultur ist genau das, was die Verlorenheit des Menschen im bloß Gegebenen, ob es der Mythos ist oder die Gesellschaft oder die Religion, aufhebt. Ist etwas, eine Spanne zu dem Gegebenen. Und Kulturindustrie ebnet Stück für Stück, so haben sie es in den Vereinigten Staaten beobachtet, heute kann man das, also muss man das gar nicht mehr beobachten, das kann man sehen. Die völlige Entmachtung des Wahrheitsanspruchs, dessen, was sie Massenkultur nennen. Das heißt, die Integration von Kulturprodukten in den Tauschzusammenhang und in die Verwertungsinteressen der Gesellschaft. Man kann das auch so sagen, die Universalisierung der Tauschgesellschaft führt dazu, dass die Gebrauchswerte, um die es eigentlich gehen sollte und ging, immer stärker zu bloßen Anhängseln der Tauschprozesse und des Äquivalententauschs werden, sodass Kultur zur Ware wird. Kultur zur Ware. Mit bestimmten Tauschwerten. Aber das ist keine Erfindung von bösen Menschen. Das ist ein System, ein Mechanismus, in dem die Menschen drin stecken. So gibt es ein Beispiel von Beethoven, der Scott, also einen englischen Dichter, erfuhr, dass der seine Romane und seine Geschichten, seine Novellen für Geld schrieb. Und wirft das Buch weg, nicht wahr? Der Kerl schreibt ja für Geld. Aber man weiß gerade von Beethoven, dass er in seine letzten Quartette mit hohen Summen verkauft hat an Verleger. Ja, es gibt sogar Warnungen von Verlegern untereinander. Wenn sie von Beethoven etwas verkaufen, sollten sie überprüfen, ob er es nicht anderen schon verkauft hätte. Weil er zum Teil sich noch nicht einmal die Mühe gemacht hat, einzelne Noten zu verändern, sondern mehreren Verlegern das gleiche Stück verkauft hat. Und Sie kennen ja vielleicht da die Wut über den verlorenen Groschen, ist ja eine Karikierung des Einbezogenseins der Kunst dieses Jahrhunderts immer stärker in den Warenverkehr, in Deutschland rückständiger als in England. Weil hier der Hofschutz immer noch größer gewesen ist als in England und Frankreich. Aber mit Beethoven beginnt eben diese Einbeziehung der Kunstwerke in den kapitalistischen Waren. Verkehr mit bestimmten Schutzrechten, Urheberrechten und so weiter, alles entwickelt sich viel später in Deutschland als in England und Frankreich. Und man weiß auch, dass Goethe für seine Gesamtausgabe irrsinnige Summen verlangt hat. Das heißt, Horkheimer und Adorno sagen, das ist nicht eine Frage des Willens Einzelner, einbezogen zu sein oder nicht, neutralisiert zu werden oder nicht, sondern hier ist ein System im Spiel, das mehr bedeutet als nur kapitalistische Ausbeutung oder kapitalistische Praktiken der Profitsicherung, der Kapitalakkumulation. Dieses System dringt in die Poren der Subjektivität und in die Poren der Gebrauchswerte ein und führt dazu, dass immer stärker der Anspruch der Kunst und Kultur gegenüber der Wirklichkeit verloren geht. Im Gegenteil, diese Wirklichkeit immer stärker alles absorbiert und verdinglicht, was sich mühevoll und mit Kraft und vielleicht auch mit authentischem Anspruch dagegen wehrt, nicht verwertet zu werden. Und wir können aus dem Kulturindustrie-Kapitel sehen, dass hier immer stärker in dieser Zeit, ganz zweifellos auch früher, die Frage für die ganze Frankfurter Schule auftaucht: Wo ist überhaupt ein authentischer Wahrheitsanspruch in dieser Welt zu finden? Was drückt unverstümmelte Erfahrung aus? Wo sind die Bereiche, in denen man sagen kann, das ist nicht Verwertungsmaterial? Sodass Sie hier schon in diesen Zusammenhängen erkennen werden, was es bedeutet, wenn für Adorno die ästhetische Produktion, die Ästhetik und Literatur immer stärker in den zeitgemäßen Wahrheitsanspruch rückt, den früher, 18., 19. Jahrhunderten, früheren Zeiten, auch philosophische Systeme, philosophisches Denken bewahrt haben. Das heißt, die Ästhetik, die Bedeutung der Ästhetik, das wird der nächste Komplex sein, den wir behandeln, ist eins aus der Not der verwerteten Wahrheitsmomente geborene Notwendigkeit, die Frage zu stellen, wo findet unbewusste Geschichtsschreibung statt? So wie Benjamin Kunst einmal formuliert hat, wo findet unbewusste Geschichtsschreibung statt? Und Horkheimer geht in einer Schrift sogar so weit, dass er sagt, es gibt eine Verluderung und einen Verwertungsgrad von Sprache und Geschwätzigkeit und Gesprächigkeit. Da hat er nicht an die heutige Zeit gedacht, das war schon viel früher, wo eigentlich nur das noch als Wahrheitsanspruch vertretbar ist, was nicht zu verstehen ist, was sich sperrt einer leichten Verständlichkeit. Und Sie werden ja sehen, dann, wenn wir also auf die Ästhetik eingehen, wie stark Adorno gerade die Elemente herausgearbeitet hat, die quer liegen. Also Schriften, die zunächst einmal also dem bürgerlichen Betrieb auch fremd sind, wie Kafka ursprünglich. Kafka wird ja spät aufgenommen. Es ist ja nicht so, dass Kafka schon immer ein Klassiker gewesen ist, und viele andere Schriften, Romane, insbesondere auch musikalische Ausdrucksformen, also der Schönberg-Schule, wo hier Adorno diese Dechiffrierarbeit leistet. Was leuchtet denn am Zeitalter auf, was die gebrochene Subjektivität bezeichnbar, benennbar macht? Und darin sieht ja gerade, dass man dem Subjekt die Treue hält. Also gerade durch die Gebrochenheit, durch die Stummheit von Endspiel und viele Dinge, die sich verknüpfen mit dem, was Avantgardismus ist in der Musik und in anderen Bereichen, die nicht mehr kommunizierbar sind. So wie übrigens Adorno selber nicht richtig im Rundfunk kommunizierbar gewesen ist. Und es gibt Elemente, in die ist jeder mal einbezogen, in denen Leute eingeladen werden, die gerade, weil die nicht verstanden werden, werden die dahingesetzt, weil man davon ausgeht. Also es gibt solche listigen Moderatoren, die Podien so zusammensetzen. Eine Gesichtsform, einer muss da sein, der nicht verstanden wird. Wenigstens einer. Und in dieser Gefahr ist auch Adorno gewesen mit seinen sehr periodischen Denkzusammenhängen, also periodisierenden, mäanderartig geradezu häufig, dass sich etwas innerlich gesperrt hat in ihm gegen die leichte Verständlichkeit, weil er sofort vermutet hat, dass hier Wahrheitsgehalte neutralisiert werden. Und wenn er einmal sagte, ich will es jetzt mal ganz brutal sagen, nicht? Also dann hat er das auf die Spitze gebracht, einen sehr komplizierten Zusammenhang, dann hat er das hinterher sofort wieder bereut. Weil der ist dann wirklich missbraucht worden, dieser brutale Zusammenhang, während sich das komplizierte Gebilde etwas sperrte. Nehmen Sie jetzt mal diese drei Figuren und beziehen Sie also auf Adorno, auf den Eigensinn, wenn Sie das als diese Form des Eigensinns, welche Aufgabe hat der Intellektuelle, der Philosoph in der modernen Welt, dann werden Sie sehr viele Elemente finden, in denen gerade die Universalisierung des Warentauschs in der heutigen Welt, wo das Nicht-Identische gleichsam ausgegliedert wird. Der Gebrauchswert-Anhängsel einer warenproduzierenden Gesellschaft ist für Zwecke, die in der Warenproduktion selber drinstecken. Es ist ja gar nicht so, dass die Waren produziert werden für einen bestimmten Zweck. Dann müsste es ja aufhören. Irgendwann, wenn der Zweck erfüllt ist. Sondern die Warenproduktion selber ist Zweck geworden. Und damit ist alles, was dem widerspricht oder was quer liegt dazu, in zweierlei Hinsicht einzubeziehen. Das eine ist in der Tat, was ich eben sagte, listige Moderatoren laden einen ein, der nicht verständlich ist. Und das gehört zum Arrangement. Und das zweite ist, dass solche eigensinnigen Produktionen eben doch dazu dienen, das Potenzial, was unterdrückt ist, was auch jeder spürt, was verloren gegangen ist, die Zwecke, die Welt der Zwecke, wie Kant das sagt, doch artikulierbar zu machen. Oder man kann es auch so ausdrücken, wenn nicht dieser Eigensinn wäre, würden diese Zwecke nie sich artikulieren können. Und das ist die geheime Hoffnung auch, also in diesem Frankfurter Zusammenhang, dass gerade das Beharren auf dem Wahrheitsanspruch des philosophischen Denkens, der ästhetischen Produktion, eben doch die Welt durchsichtiger machen kann und das Elend in dem Maße, wie es bezeichnbar wird, benennbar wird, mit Worten besetzt werden kann, doch für viele Menschen auch erfahrbarer wird. Nicht für viele Menschen erfahrbarer wird, vielleicht nicht für alle, aber doch diese Form der Produktion ist ein Element, das sich durchhält und das ganz zweifellos auch mit gewissen Opfern verknüpft ist. Jedenfalls beide Horkheimer und Adorno und im Grunde der ganze Umkreis der Frankfurter Schule ist darauf gerichtet, das zu entziffern, zu entkleiden, was Pseudo-Individualität ist. Pseudo-Individualität. Die ganzen Individualisierungsschübe, die es immer wieder gibt, sind für sie gebunden, wenn es Emanzipationspotenziale sind, an die Erweiterung der Urteilsfähigkeit und der sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit, der Erfahrungsfähigkeit der Individuen. Und sie zeigen im Kulturindustriekapitel auf, dass es heute so etwas wie eine falsche Identität zwischen Individuum und Gesellschaft gibt. Die falsche Identität. Das heißt, eine Identität, in der das Individuum nicht als emanzipiertes Individuum die Gesellschaft gestaltet, sondern als identifizierendes Individuum in der Gesellschaft sich verhält. Dieses Identifizierungselement, von dem sagen sie, der Bürger, dessen Leben sich in Geschäft und Privatleben Privatleben sich in Repräsentation und Intimität, dessen Intimität sich in die mürrische Gemeinschaft der Ehe und dem bitteren Trost spaltet, ganz allein zu sein, mit sich und allen zerfallen ist, ist virtuell schon der Nazi, der zugleich begeistert ist und schimpft, der die heutige Großstädter, die sich Freundschaft nur noch als Social Contact, als gesellschaftliche Berührung innerlich Unberührter vorstellen kann. Nur darum kann die Kulturindustrie so erfolgreich mit der Individualität umspringen, weil in ihr seit je die Brüchigkeit der Gesellschaft sich reproduzierte. In den nach Schnittmustern von Magazinumschlägen konfektionierten Gesichtern der Filmhelden und Privatpersonen zergeht ein Schein, an den ohnehin keiner mehr glaubt, und die Liebe zu jenen Heldenmodellen nährt sich von der geheimen Befriedigung darüber, dass man endlich der Anstrengung der Individuation durch die freilich atemlosere der Nachahmung enthoben ist. Das heißt, eine Veränderung von Subjektivität in diesem Zusammenhang, die dann auch dazu führt, und das wäre der letzte Abschnitt, den ich zu behandeln habe, in der nächsten Sitzung über die Dialektik der Aufklärung, das prädestiniert diese Subjektivität zu Vernichtungsabsichten gegenüber allem, was in dieses identifizierende Schema nicht passt. Das können Fremde sein, das sind Juden, das sind Intellektuelle, das sind alle diejenigen, die die Pseudo-Individualität zu brechen versuchen und die falsche Identifizierung mit Volksgemeinschaft, mit Gemeinwohl und allem, was dazugehört, zum Thema machen. Das heißt, in diesem Zusammenhang schlägt eben die nicht befreite Individualität des Bürgertums um und arbeitet an der eigenen Selbstzerstörung. Das ist vielleicht die eigentliche Botschaft. Arbeitet an der eigenen Selbstzerstörung, selbst bei den Bürgern, die sich von den Nazis distanzieren. Und glauben, wenn die Nazis erst weg sind, dann sind wieder die Verhältnisse in Ordnung. Und das wollen sie gerade denunzieren, dass das nicht stimmt, sondern dass hier ein Prozess der Entwicklung eines neuen, ich kann das nur so sagen, eines ökologischen Verhältnisses der Menschen mit Natur und mit sich selbst, ist die Form der Versöhnung, die sie im Auge haben, der die Natur aus sich austreibt, verhält sich auch gegenüber anderen, gegenüber der Natur anderer, entsprechend terroristisch. Und so mit den Dingen und den Objekten und immer wieder bei Horkheimer und Adorno die Verdrehung von Zwecken und Mitteln, die Herrschaft des Mittels über die Zwecke, so dass die Zwecke eigentlich aus allen Dimensionen der Menschen ausgegliedert sind. Und der schlimmste Fall ist eben, die Mittel zu Zwecken zu erklären, indem man sagt, also Hochtechnologie ist das Einzige, was uns rettet. Nicht? Transrapid, wenn die anderen, auch die 59, also da nicht so ganz in Ordnung, ist nicht so schlimm, aber der Transrapid. Und das ist natürlich die Dummheit der Klugen jetzt, dass also kein Mensch in der Welt diese deutschen Intercities mehr kaufen wird. Weil sie eben die Probe, die Härte haben sie nicht bestanden. Also sie sind nicht durch die Feuerprobe des Odysseus gegangen. Und deshalb wird man sie nicht kaufen. Und es gibt ein Kapitel hier, also ein Fragment in der Dialektik der Aufklärung, die Dummheit der Klugen. Und das trifft also auf die heutige Situation genau zu. Vielen Dank.